nicht mehr gut. Millionen Arbeitslose vom Sozi steht einher. Die Konjunktur macht keine Sprünge. Ich lasse den Tod der Mob. Wer weiß, ob es gut geht. Los.